Sie verlor von neuem das Bewusstsein, aber diese letzte Bewusstlosigkeit dauerte nicht mehr lange. Plötzlich kippte ihr blassgelbes, abgezehrtes Gesicht nach hinten, der Mund öffnete sich, die Füße streckten sich krampfhaft aus. Noch ein tiefer, tiefer Seufzer und sie starb. Sonja warf sich auf die Leiche, umfasste sie mit den Armen, drückte den Kopf an die abgezehrte Brust der Verstorbenen und verharrte so. Poletschka fiel zu den Füßen der Mutter nieder und küsste sie laut schluchzend. Kolja und Lenja, die noch nicht verstanden, was geschehen war, aber etwas Schreckliches ahnten, legten einander beide Händchen auf die Schultern, starrten einander in die Augen, öffneten fast gleichzeitig den Mund und begannen zu schreien. Beide waren noch kostümiert. Der Kleine mit dem Turban, das Mädchen mit dem Käppchen und der abgebrochenen Straußenfeder. Und wie kam das Ehrendiplom auf das Bett neben Katharina Iwanowna? Es lag plötzlich neben dem Kopfkissen. Raskolnikow saß dort liegen. Er ging zum Fenster. Lebesjetnikow schlich zu ihm. »Sie ist gestorben«, sagte Lebesjetnikow. »Rodion Romanowitsch, ich muss dringend mit Ihnen ein paar Worte sprechen«, sagte Svidrigailow herantretend. Lebesjetnikow trat ihm sofort seinen Platz ab und verschwand diskret. Svidrigailow führte den erstaunten Raskolnikow noch weiter in die entferntere Ecke des Zimmers. »Alle weiteren Umstände, die Beerdigung und alles Übrige übernehme ich. Wissen Sie, alles ist eine Frage des Geldes, und ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich Geld genug habe. Diese zwei Küken und Poletschka will ich in einem besseren Heim für Waisenkinder gut unterbringen, und ich will für jedes bis zur Volljährigkeit 1500 Rubel auf eine Bank einzahlen, sodass Sofja Semjonowna vollkommen beruhigt sein kann. Aber auch Sofja Semjonowna will ich aus dem Sumpf herausziehen, denn sie ist ein gutes Mädchen, nicht wahr? Und so teilen Sie denn bitte Avdotja Romanowna mit, dass ich Ihre 10.000 in dieser Weise verwandt habe.« »Welche Absichten verfolgen Sie mit diesen Wohltätigkeiten?« fragte Raskolnikow. »Sie sind ein misstrauischer Mensch«, lachte Svidrigailow. »Ich habe doch gesagt, dass ich dieses Geld nicht brauche. Ich tue es einfach aus Menschlichkeit. Aber das lassen Sie bei mir wohl nicht gelten, wie?« »Sie war doch keine Laus«, er wies auf die Verstorbene, »wie irgendeine alte Wucherin. Entscheiden Sie doch selbst. Soll tatsächlich ein Luschin weiterleben und Schändlichkeiten begehen dürfen? Und sie soll umkommen? Und wenn ich nicht helfe, so wird auch Poletschka den gleichen Weg gehen müssen.« Er sagte das mit einer gewissen augenzwinkernden, heiteren Vertraulichkeit, ohne den Blick von Raskolnikow abzuwenden.